F. Schau mal, ein sehr schönes Buch über Mexiko mit vielen Fotos. Willst du das kaufen? Das ist sicher ziemlich teuer. Ich glaube nicht. Die Bücher hier kosten doch alle nur 4,90 Euro. Nein, hier steht ja der Preis. Das Mexiko-Buch kostet 14,90 Euro. Ja, aber es gefällt mir. Ich nehme es.